sind ein Single. Jawohl, richtig. Ja, jawohl, sicher, damit singen wir. Oh, sind ein Prosit der Gemütlichkeit. Ein Prosit, oh. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Was habt ihr aber falsch gesungen, ihr kennt das aber auch nicht. Ja, aber trinkt's auch nochmal die Brüder. Aber trinken können wir, ne? Bier, das einzige Mal ja, Bier, das ja, kennen ja, sie ja, alle, ja. Nun trinkt ihr denn überhaupt kein Wein hier? Wein? Nee. Wein? Warum? Da muss ich ja weinen. Ich bin doch kein Trainer. Aber wie geht es denn bei die euch zu Hause jetzt? Die Kläse müssen doch schwimmen. Ja, wie geht es bei euch zu Hause? Ach, gut wieder, einigermaßen so. Hör auf, letztes Jahr Weihnachten. Ich hab mal jetzt gar nicht. Also um 6 Uhr wurde der Baum angestochen. Bitte nach 6 Uhr oder Baum? Ja, um 6 Uhr. Und als die Feuerwehr weg war, hatte man Bescherung. Ja. Wie war die da? War der Christbaum aufgebracht? Ja, wir hatten vorher schon Spaß gehabt. Wie? Wir hatten das Vater unser gebeten. Nee. Und bei uns erlöse uns von dem Übel, muss meine Vater meine Mutter angeguckt haben. Oh. Hat aber eine schöne Beziehung. Das kann ich dir sagen. Ihr habt einen schönen Familienbetrieb. Ja, wir sind ja zu Hause zu 17 Kindern. 17. Eine fruchtbare Familie. 8 Jungen und 9 Brüder. Nein. Ja. Moment. Das stimmt doch nicht. 8 Brüder und 9 Jungen. 8 Brüder und 9 Jungen. Junge. Ja, 16 davon leben noch. Der 17. der ist verheiratet. Oh. Ja. Ah. Herrlich, dann hat er dann auch mit dem Küssen so gut. Ja, ja, der muss aber geheiratet worden sein. Ja. So der war so schüchtern. Nee. Ja, der wurde rot, wenn er einen ausgezogenen Tisch sah. Das darf nicht nein, wahr sein. Nein. Kennst du der Franz? Ein furchtbar langen Nas. Ach ja, ja. Ja, dem seine Nase, die ist so lang, der kann unter der Brause rauchen, ohne dass der Zigarette nass wird. Ja, der hat eine lange Zinken, hat der. Ja, ja. Ja, nee, so ein Vorbau, so ein Gerüst hat der. Kann froh sein, dass er kein Ritter geworden ist. Wieso? Ja, der hat bestimmt mit Visier nicht runtergekriegt. Ja, der war bestimmt der arme Ritter. Das kann ich dir sagen. Kennst du nicht die arme Ritter? Wieso? Die arme Ritter? Ja, Otto, das ist meine liebe Katrin, hier reingeschlappt kommt. Ach, die Katrin, ich kann ja sagen, weiß die Katrin überhaupt, wie gut du küssen kannst? Küssen? Ja. Das machen wir nicht mehr, das ist immer das alt. Nee, kennst du auch die verschiedenen Arten des Küssen? Nee, das kenn ich nicht. Kennst du auch nicht? Nee. Ich da gibt es doch Näherkuss zum Beispiel. Wie muss man sich ja schwarz machen? Dann gibt es auch den ordinären Kuss. Ordinären Kuss? Was ist das denn? Das ist der Lokus. Oh! Ach, das heißt ihn mit dem Herzen. Ja, ja, ja, ja. Da muss ich auch mal hin. Ja, Junge, das passt gut. Der Bruder, von mir mein Bruder, da hab ich mal gefragt, wie viel Musen. Von dir der Bruder? Ja, ja. Einer allein kann nicht. Der fragt mich, wie viel Musen gibt es. Ich sag, weiß ich nicht. Sagt er mit der Pampelmuse, nein. Prost, Otto. Prost. In alter Frische rauscht der Frack und hoch vom Dachstuhl kackt der Rabe. Wie hat der Rabe euch immer ins Bier gemacht? Nein. Da will er heute gerne mehr trinken. Nein, also Bröschen. Immer noch eine Flasche Wein. Lass mal bei Bier bleiben. Bier, Spaß, habt ihr kein Wein bestellt? Nein, wir trinken doch lieber Bier hier. Es gibt zwar ein schönes Sprichwort. Bier auf Wein, das rate ich dir. Oh, da ist noch Bier. Wir trinken Bier. Geht, ja. Jawohl, hör mal, sag mal, Nikola, wie war das dann eigentlich? Du hast doch da letztens die Weltreise gewonnen. Ach, war es denn wirklich? Ach, die Weltreise, das war ein Erlebnis, Freunde. Das war großartig. Ich hatte die Weltreise gewonnen und ich mit meiner Katrin auf den Bahnhof an. Und wie wir da an, ja, und dann kamen wir an und dann habe ich dann versucht, meine Trin mit ihren 230 Pfund in den Bajon rein zu transportieren. Mit dem Bahnhof, hör auf. Ja, was ist? Als ich das letzte Mal im Bahnhof war, wollte ich mal eine Fahrkarte. Ich sag für die erste Beste, wo krieg ich denn hier mein Fahrkart? Sagte, das heißt nicht Fahrkarte, das heißt Billett. Oh, schön. Ich sag, ja, wo krieg ich denn das Billett? Sagt er vorn am Fahrkartenschein. Oh, ja. Ja, nee, pass auf. Und da versuchte denn meine Katrin in den Wajongereien zu krauchen. Und da kam sie nicht richtig in die Höhe. Da rafte denn der Schaffner meine Katrin hinten bei der Schabrack. Nachzudrücken. Und da trat der Mann aus Versehen meiner Katrin auf den Poncho. Und da dreht meine Katrin sie rum und sagt, kannst du Ochsen nicht aufpassen? Ich sage, dreh. Der Mann konnte doch nicht wissen, dass du Kuh so eine lange Schwanz hast. Habt ihr einen schönen Abteil gehabt? Abteil, oh ja, da kam ja, direkt der Zugführer, der kam direkt rein und sagt, ach, sagte Herr Nikola, was hat Ihre Frau ja, aber ein paar reizenden Grübchen in den Wangen. Ich sage, drehen hast du schon wieder ein Gebiss vergessen. Oh wei, oh wei. Ja. Hey, pass auf, als ich zuletzt in das Abteil reinkam im Zug, liegt doch da einer im Gepäcknetz. Ich sag, ja, ich hab wieder gesagt, was ist denn mit dir los? Sagte, ja, ich habe eine Netzkarte. Ach so, ja. Dem habe ich ja nie geknallt. Wieso? Sagte, was ist denn mit dir los? Ja, ich habe einen Zuschlag. Ja, ich habe gesagt, ich habe einen Zuschlag. Ja. Jetzt begreife ich es, Ja, der war aber nicht in dem Nikolaus seinen Zug. Ja, zum Wohle, Freunde, Prost, Otto. Wer eine Reise tut, der kann was erzählen. Ja, besonders nach Leipzig, was? Du hör mal auf damit, du. Ja, nee, an der Grenze. Da hatte sie stehen, weil sie müde waren, der Poncho über den Kopf gezogen. Schöne Poncho. Und hat dann was genürscht, als sie geschlafen ist. Und da kam der Zollbeamte rein und meint, haben Sie etwas zu verzollen? Haben Sie was zu verzollen? Ich sage nein. Ja, sagte, wem gehört denn dieser Sack hier in der Ecke? Und da hat er auf meine Katrin gezeigt, da wurde ich rasend. Das glaube ich. Und erst wie wir die Yangwei raufgeschlappt sind. Yangwei, was ist das? Ja, in Rotterdam schifften wir uns ein. Ja. 19 Jahre Schiff und immer noch kein Kapitän. Und wir schlappten die Yangwei rauf, da hörte ich denn von einem Matrosen, eine ganz unflätige Bemerkung. Der meinte, schlechtes Omen, Seekuh an Land gesehen. Oh. Meine Katrin, das ist ein Heiligtum für mich, das kann ich dir ganz offen und ehrlich sagen. Und wie wir denn da raufkamen, auf dem Schiff, da war ja alles drauf. Von der Spielhölle angefangen bis auf den Swimmingpool. Wie meine Katrin was vom Swimmingpool hört, haben die sofort ihre 230 Pfund in einen super Bikini reingefressen. Wenn ich schwimmen höre, muss ich immer am Bier denken. Am Bier denken. Ja, dann Prost, Freunde. Ja, und da, wie wir denn da raufkamen, da ist meine Katrin denn direkt auf das 3-Meter-Brett getroffen. Und wie die denn aber zu dem dreifachen Auerbacher gegen das Brett ansetzte, ja, Da dreht man sich so, da dreht man sich so. Ja, ich glaube, da hielt alles Nein, da hielt wirklich alles dran. Und das aber mit Recht. Denn wie meine Katrin ins Wasser flatschte, da teilten sich nicht nur die Wellen, auch der Bikini kriegte etwas ab. Oh, mein Schön. Der Mini-Bikini. Ich sage nur, regt euch mal nicht auf, wir ziehen uns direkt aufs FKK-Deck zurück. Und da merkte ich, wie meine Katrin sich ausgebreitet hat, dass sich einer schon dauernd neben meine Katrin warf. Gut sicher das Schatten mit. Ja, ich frug ihn, denn ich sage, hören Sie einmal, was krauchen Sie schon immer um meine Katrin was rum? Krauchen Sie? Ja, sagt er, ich bin Jöte-Verehrer. Und Jöte hat einmal gesagt, wo Fett ist, ist auch Schatten. Oh, klasse. Ja, also meine Katrin, ach, die hat da schon eine Schau abgezogen. und dann, wie wir um das Kap der Juden Hoffnung herumschifften, da war was los. Da kommt doch so ein Schmaltier und engagierte mich zu einem Walzer. Aber ich glaube, die waren so dünn. Da habe ich mir bald die Hose dran zerrissen an dem Weib. Also wirklich. Also, hör mal, die meine Schwester muss die dicke werden. Wieso? Ach, ist die noch viel schmäler. Die ist so dünn, wenn die Himbeersaft trinkt, sieht die aus wie ein Thermometer. Oh! Ja, pass auf, die ist so dünn, die hat mal einen Kirschkern verschluckt. Haben die Nachbarn gedacht, die wäre in anderen Umständen. Nee. Ist die aber dünn? Ja, natürlich. Ja, wir sind denn von da aus mit einem, wie sagt man, mit so einem Flugzeug rüber nach Italien gebracht worden. Ja, geflucht. Und wie meine Katrin den Canal de Grande sah, da war die voll. Den sah die, den Canal de Grande. Ach so. Und da wollte die auch mit so einem Boot da über das Wasser rüber jücken da. Ja, gewiss. Ich schrafe mir so einen Jondoliöres. Ich sage Costa Quanta. Ja, se te pümeliere. Ich sage. Ein viel Lire. Aber ohne Gesang. Ohne Gesang. Das ist nämlich teurer. Und wie meine Katrin dann in dieses Boot hereinkroch. Je weiter die nach hinten kroch, je höher ging der Jondoljöres vorne in die Höhe. Stell dir mal vor. Und stell dir vor, an der ersten Brücke, da klatschten dem Jondoljöres das Brückengelände in das Kreuz. Der schoss über mich fort und weinte sich aus bei Trin am Grande Busento. Also es war herrlich, sag ich euch. Du hast das Material. Ja, also die haben uns auch gesagt. Da müssen wir da einen trinken. Ja, da muss man. Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit. Ein Ach, was ist das hier warm? Ich schätze so 3 Glas Pils im Schatten. Sag hörens, ja. Warum warst du eigentlich nicht bei mir auf der Hochzeit, auf der Silberhochzeit? Ach, du weißt doch, wie das bei mir immer geht. Aber wie war es denn so? Ach, großartig. Wie ich morgens mit meinem Katrin aus der Haustür herausgeschlappt kam. Da hatten die Brüder doch glatt meinen preisgekrönten Stier vor den Wagen gespannt und dem auch noch einen Silberkranz um den Hals jagen. Ich sage, Trin, was soll das? Doch gut für die Fleischerei. Ja, auf jeden Fall. Ich sage, Trin, was soll das? Ach, seid nicht klar, lass dem dir die Ehe und der Silberkranz. Denn in den 3 Jahren, wo wir den Stier im Stall haben, hat der mehr geleistet wie du in 25. Das siehst du doch aus. Du kennt ihr mich noch nicht. Ich glaube, ihr habt auch kein Vertrauen zu mir, was? Nee. Wenn du den neuen Anzug da anhast, sag mal, hör mal, was ist das für ein Anzug? Das ist doch ein Bisam-Anzug, was? Bisam. Ja, der das muss ist bis am 1. bezahlt werden. Ja, nee, der ist bezahlt. Wir Bauern haben Geld. Oh ja. Wo kommst du denn her? Vom grünen Blatt, aus dem Feuerbericht. Ach so. Du musst von Kleidern reden. Ja, deine Frau, pass auf. Ja, wieso? Was die hat doch ein Kleid an, das war auf Raten gekauft. Ja, die hatte höchstens eine Rate an. Ach, du lieber Gott. So Ja, das Kleid sah aus wie Wasser. genauso durchsichtig und geschmacklos. So streitbar. Da wusste man nicht, wo Dekolleté aufhörte und der Mini anfing. Ja, und Nicola, du sag doch uns, was war denn jetzt mit dem? Ja, und dann hat der Pastor anschließend eine große Rede gewählt. Und er meinte, denn in seiner Ansprache, 10-mal hat unsere liebe Katrin zum reichen Kindersegen Ja gesagt. Oh nee, rief Lonze Trin, nur 9-mal, einmal hätte ich Yes gesagt. Ja. Schön. Wir sind im Hotel zur Zornigen Wildsau abgeschieden. Wie hieß die Gaststätte? Zorniger Wildsau. Hotel, Hotel Zorniger Wildsau. Ein ganz vornehmes Lokal. Kannst du dir das denn leisten? Oh, na. Ich habe mir die Silberhochzeit was kosten lassen, mein lieber Freund. Nein, wie ich da drin komme, da sagt der Flennes hinter der Empfangsliste. Wer ist der Flennes? Ja, das ist so ein Mann, der schreibt alles auf, was Rezeption. Da so... Rezeption. Rezeption. Wer ist Rezeption? Man sagt ja, dass er richtig Rezeption dazu. Das steht im Duden. Rezeption. Wer ist denn einmal der Duden? Duden. Das war ein kluger Mann. Doch, Rezeption. Alles auf ja, das merke ich schon. Ich war ja auch mal so eine... Ja, der meint auf jeden Fall, dass sie verheiratet sind. Das brauchen Sie uns nicht zu sagen. Man hat gesehen, der war ganz schön. Man sieht es. Und nur weil ich der hängende Tisch hat und meine liebe Katrin die Koffer tragen muss. Mir hat ja mal so ein Rezeptionsmensch gesagt, als ich in ein Hotel abstieg. Die Betten müsst ihr euch aber schon selber machen. Oh, ja, das macht nichts. Sagt er, ist gut. Holz, Hammer und Nägel liegen am Speicher. Hat das gemerkt, dass du ein Holzwurm warst? Nee, das war ein Do-it-yourself-Betrieb. Ja, hat so schön Wetter? Wetter war prima. Na, meins war ja. Ich habe mir direkt einen Ruderschlitten geliehen. Bier, ja. Nee, ich Trin auch schon, ja. Schmackte sich weißt du, mit mir ja. Zusammen auf den Bock. Meine Katrin grüßte nochmal nach allen Seiten und dann rauschten wir beide über die eisige Piste. Über was für ein Biest? Piste. Ach so. Das ist der Weg, der dahin führt, wenn es runtergeht. Also. Das sagt man in Tirol Piste für. Ja, und wir waren gut 300 Meter auf der Piste. Da fiel mir das Sprichwort ein, der Mensch denkt und Gott lenkt. Aber ich glaube das nicht. Freunde, ich habe den lieben Jott lenken lassen. Aber ich hatte den Eindruck, der muss sich in der Gegend nicht richtig ausgekannt haben. Denn ich sah auf einmal einen Büsch auf mich an. Ich konnte nur noch hingebrüllen. Trin setzte Backenbremse in Tätigkeit. Aber war das zu spät? Nein, glaubt ihr, es war zu spät. Und schon kreisten wir um Tannen und Fichten und jückten durchs Unterholz. Wo sahen wir Nein, auf jeden Fall. Wir kommen dann in Rösier in rasender Fahrt. Also ich muss ja Hochdeutsch sprechen mit euch Brüdern, sonst versteht ihr mich nicht. Das hier, der von drüben hier. Hast du gehört, der unser Bauer will mit uns Hochdeutsch sprechen? Kallen. Mit Tannengrüns behangen. Also Tannengrün auf Tannengrün. Dem Körper. Und wir kommen dann da rausgejagt in rasender Fahrt. Und da muss eine aufsteigende Schulklasse mich für den heiligen Mann und meine liebe Katrin für Sack Walnüsse gehalten haben. Sag, hör mal, heißt du Niklaus? Immer noch. Von Kind an. Nein, das war immer so. Ein Glück, dass das Kind den richtigen Namen hat. Förster, wir haben mit Försterei nichts zu tun gehabt. Da waren wir auf der Piste. Und rasen durchs Unterholz. Sie pisten hin und her. Der heilige Mann. Ja, aber abends, großartig. Ich sage, liebe Katrin, häng dir deinen Brokatfasselung um den Körper. Fasselung. Und häng dir deine Brillanten um den Hals. damit die Tiroler Wurzelfresser mal wissen, wo es mit sie zu tun haben. Nein. Ja, ich glaube, wir waren der Mittelpunkt in der Bar. Das auf einmal kommt wie, doch... Wie, ihr wart in so einer richtigen Bar drin? Richtige Bar, richtige Bar. Oh, so alles so? Mit so hohen Stühlen, da kannst du vom Vertigo aus Mittagessen. Waren dann auch Skihäschen dabei? Ja, mit kurzen Schwänzen. Ja. Und mit Griffe zum Festhalten? Ja, auch dran. Oh, an den Skihäschen? Hört mal zu, Freunde. Und dann passierte Folgendes, da kam dann der Hoteldirektor, das war ein ganz kleiner Mann. Ja. Der engagierte meine Katrin zum Ehrenwalzer. Und da hatte ich den Eindruck, ja, wie meine Katrin den an sich drückte. Da hätte der sich bestimmt riesig gefreut, wenn der eine Schnorchel gehabt hätte, für Luft zu kriegen. Ja, ja, da sind wir euch aber anders. Ja, die hat ja eine Figur. Ja, das glaube ich. Die hat eine Figur. Ja, das Einzige, was die ungeändert tragen kann, ist ein Schirm. Wieso? Also höre mal, die hat doch noch andere Sachen, was so ungeändert tragen kann. Ohne eine Schere. Ja, der hat zu Hause die Hose an. Ja, das habe ich immer. Ja, nur seine Frau hat den Gürtel. Ach so, ach du meinst, mir drauf zu hauen. Ja, komm, dann noch runter. Ja, sie schon, lass mich runter. So voll. Es gibt eine Heimische Rolle, ich fall um. Bier her, oh, ich fall um. Das habt ihr aber falsch gesungen, ihr kennt das aber auch nicht. Ja, aber trinkt's halt mal die Brüder. Aber trinken können wir, ne? Bier, das einzige Mal Bier, das kennen sie alle. Nun trinkt ihr denn überhaupt kein Wein hier? Wein? Nein. Warum? Da muss ich ja weinen. Ich bin doch kein Trainer. Aber wie geht es denn bei euch zu Hause jetzt? Die Kläse müssen doch schwimmen. Wie geht es bei euch zu Hause? Gut, wieder einigermaßen so. Hör auf, letztes Jahr Weihnachten. Schau mal jetzt gar nicht. Also um 6 Uhr wurde der Baum angestochen. Bitte nachfüllen. Um 6 Uhr der Baum? Ja, um 6 Uhr. Und als die Feuerwehr weg war, hatte man Bescherung. Wie war die da? Wie war der Christbaum aufgebrannt? Wir hatten vorher schon Spaß gehabt. Wir hatten das Vater unser gebeten. Nee. Und bei und erlöse uns von dem Übel muss meine Vater meine Mutter angeguckt haben. Oh. Hat aber eine schöne das kann ich dir sagen. Ihr habt ja einen schönen Familienbetrieb. Nee. Ja, wir sind ja zu Hause zu 17 Kindern. 17? Eine fruchtbare Familie. 8 Jungs und 9 Brüder. Nein. Ja. Moment. Das stimmt doch nicht. 8 Brüder und 9 Jungs. 8 Brüder und 9 Jungs. Junge. Ja, 16 davon leben noch. Der 17. der ist verheiratet. Herrlich, dann hat er dann auch mit dem Küssen so gut. Ja, ja, der muss aber geheiratet worden sein. Ja? So, der war so schüchtern. Nee. Ja, der wurde rot, wenn er einen ausgezogenen Tisch sah. Das darf nicht nein, wahr sein. Nein. Kennst du der Franz? Ein furchtbar lang Nas. Ach ja, ja. Ja, dem sein Nase, die ist so lang, der kann unter der Brause rauchen, ohne dass der Zigarett nass wird. Ja, der hat eine lange Zinken, Der kann froh sein, dass er kein Ritter geworden ist. Wieso? Ja, der hat bestimmt mit Visier nicht runtergekriegt. Ja, aber bestimmt eine arme Ritter. Nee, das kann ich dir sagen. Kennst du nicht die arme Ritter? Wieso? Otto, eh, dass meine liebe Katrin hier rein die Schlacht kommt. Ach, die Katrin, ich kann ja sagen, weiß die Katrin überhaupt, wie gut du küssen kannst? Küssen? Das machen wir nicht mehr, das ist immer zu alt für. Nee, kennst du auch die verschiedenen Arten des Küssen? Nee, das kenn ich nicht. Kennst du auch nicht? Nee. Ich habe da Tornea Kuss zum Beispiel. Wie muss man sich ja schwarz machen? Dann gibt es auch den ordinären Kuss. Ordinärer Kuss? Was ist das denn? Das ist der Lokus. Oh! Ach, das heißt ihn mit dem Herzen. Ja. Da muss ich auch mal hin. Ja, Junge, das passt gut. Der Bruder, mein Bruder, da habe ich mal gefragt, wie viele Musen. Von dir, der Bruder? Ja. Einer allein kann der frug mich, wie viele Musen gibt es? Ich sage, weiß ich nicht. Sagt er mit der Pampelmuse? Nein. Prost, Otto. Prost. In alter frischer Rausch der Frack und hoch vom Dachstuhl kackt der Rabe. Hast du das auch aus Tirol mitgebracht? Aus Tirol, ja. Dann haben wir getrunken, weil das Sprichwort und das Stichwort fiel. Die alten Wurzelbrüder da. Ja, die Wurzelsepp. Wie hat der Rabe euch immer ins Bier gemacht? Nein, also Bröschen. Bröschen. Ja, der war zu trocken bei dem im Hotel. Direkt neben dem Hotel, da war ein Fluss, der führte so wenig Wasser, dass er quietschte. Oh! Auch quietscht unsere Musik. Ja. Achtung, Sponsoren gesucht. Kultwink, der Name ist im Laufe der letzten 11 Jahre zu einer Marke geworden. Hier auf YouTube decke ich im Bereich Musik viele Richtungen ab. Von Schlager, Volksmusik, Instrumentalmusik oder Weltmusik ist auf meinen Kanälen alles vertreten. Einige Jahre später nahm ich dann auch Kabarettprogramme und Hörspiele mit in mein Sortiment auf. Dabei war ich in der ganzen Zeit immer darauf aus, die Qualität meiner Arbeit zu verbessern. Es folgten immer wieder Versuche, die Schallplattendigitalisierung zu perfektionieren. Dabei bin ich noch längst nicht am Ziel angekommen. Ich bin stets darum bemüht, noch besser zu werden. Denn wie heißt es so schön? Ein wahrer Meister ist ein ewiger Schüler. Wie in allen Bereichen des Lebens geht auch bei der Musikrestauration und beim Betreiben meiner YouTube-Kanäle nichts ohne Geld. Ich suche deshalb auf diesem Wege Sponsoren. Ich suche Leute, denen meine Tätigkeit hier auf YouTube so viel wert ist, dass sie mich dafür bezahlen würden. Dabei gibt es verschiedene Arten der Unterstützung. Zum einen bin ich seit ein paar Jahren Amazon-Partner. Ich bekomme für jeden Kauf, den ihr über meinen Link tätigt, eine kleine Provision. Den Link zu Amazon findet ihr hier in der Videobeschreibung. Oder hier auf meiner Kanal-Startseite. Oder eingeblendet im Video. Wer mir Hilfe in Form von Geld zukommen lassen möchte, der kann dies gerne per PayPal machen. Den Link zu PayPal findet ihr hier auf meiner Kanal-Startseite. Dann hier in der Videobeschreibung und auch direkt im Video. Wer mir finanziell unter die Arme greifen möchte, der hat auch die Möglichkeit, eine Überweisung auf mein Bankkonto durchzuführen. Die Bankverbindung blende ich euch in meinen Videos ein und ich habe die Daten auch zusätzlich in der Videobeschreibung aufgelistet und unter jedes Video als Kommentar angepinnt. Ich möchte mich nochmal von Herzen bei euch für eure wunderbare Unterstützung bedanken. In Liebe, euer Dennis.